Üben Sie nun mit den Wörtern aus dem Dialog. Sie hören Sätze. Sprechen Sie nach dem Signal und sagen Sie das gerade Gehörte in anderen Worten. Benutzen Sie immer einen der gelernten Ausdrücke. Kennst du Hamburg und seine Stadtkultur gut? Ich möchte dort gerne ein Wochenende verbringen, aber weiß noch gar nicht, was man dort unternehmen kann. Was gibt es eigentlich in Hamburg? Was hat Hamburg eigentlich zu bieten? Okay, ganz seiner Meinung bin ich nicht. Aber wenn ich jetzt einmal seine Argumente höre, muss ich sagen, ich finde, er hat damit sogar etwas recht. Er hat nicht ganz Unrecht. Wie bitte? Der Orangensaft kostet 8 €, nur weil er nicht aus der Flasche kommt, sondern von frischen Orangen? Das ist viel zu teuer. Das ist überteuert. Das Konzert war der Hammer. Das Konzert war mega. Wow, diese Pommes frites mit Trüffelsoße und Golddekoration sind wirklich teuer und speziell. Sind wirklich exklusiv. Bei diesem Kurs habe ich so viel Neues über mich selbst gelernt. Um es anders auszudrücken, ich habe meine Wünsche und Ziele einmal wieder neu kennengelernt. Einmal wieder neu erfahren.